2015 ein neuer Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Während wir uns ja in unseren letzten Marabu-Flashbacks mehr mit politischen Themen befasst haben, kehren Fischer und Göbel jetzt im 20. Jahr ihrer Zusammenarbeit zu ihren Wurzeln zurück. Es gibt jetzt eine Stunde Musikjournalismus, hart, kompromisslos, anarchistisch. Ein Thema, welches vor uns noch unerforscht ist. Man findet im Internet kaum etwas dazu. Und wir verraten davor, egal wie schlimm die Titel werden, die wir spielen sie alle aus. Das Thema heißt Lieder mit Sprechstellen. Und damit sich jeder etwas unter dem Thema vorstellen kann, jetzt ein sehr bekanntes Beispiel aus dieser Rubrik, die Rubettes und Sugar Baby Love. Sugar Baby Love. Das ist ein Song, der heute noch oft im Radio zu hören ist. Einmal zwischen 9 und 12, zwischen 12 und 15 und 15 und 18 Uhr. Könnt ihr überprüfen bei eurem Lokalsender, der in eurer Region sendet. Genau, in allen gängigen Oldie-Formaten immer noch zu hören. In meiner Jugend waren sie absolute Mädchen-Schwarms, die Rubettes. Thema in unserer Sendung heute sind Lieder mit Sprechstellen. Und ganz zum Schluss kam bei Sugar Baby Love die Sprechstelle. Und früher musste, um die Dramatik zu erhöhen, bevor der letzte große Melodiebogen begann, nochmal gesprochen werden. Darum geht es heute im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Das haben auch junge Künstler aufgenommen, zum Beispiel die Horrors vor ein paar Jahren gelaufen. Baby's clock.

7, 8, 9, aus. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Von Rammstein konnten zählen, das haben sie gerade bewiesen mit Sonne. Mit Rammstein sind wir angekommen beim deutschen Schlager. Hier im Radio Marabu Flashback zum Thema Lieder mit Sprechstellen. Und wo könnte man das besser dokumentieren als bei Freddy Quinn? Junge, komm bald wieder. Ihr hört Radio Marabus alternative Oldieshow. Präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer und Frank Göhl. Folgende Titel kommt tief aus dem Marabu-Schallarchiv. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb, ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schrieb. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Tja, der Quinn, der Freddy im Marabu-Flashback mit dem Fischer, mit dem Göbel, Lieder mit Sprechstellen. Was für ein Thema. Wir haben uns natürlich gefragt, wo das herkommt, dass in Songs öfter auch mal gesprochen wurde und noch heute wird. Und eine mögliche Spur hat uns zum französischen Chanson geführt. Verlebte Gesichter, verrauchte Luft, Whiskydampf, Zigaretten ohne Filter. Wir hören Jacques Brel, Gilbert Bécaud und Jean-François Maurice. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent

Nathalie. Jean-François Maurice, das kennen die deutschen Schlagerfreunde. Das war eine B-Seite vom Radiomoderator Elmar Gunsch, unter Kennern auch Elmar Punsch. Und der sang nicht von Monaco, der sang von Ibiza. Aber zurück zum Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, Lieder mit Sprechstellen. Wir haben uns bei unseren Recherchen natürlich auch gefragt, ob gesprochene Stellen in Songs nicht auch mitunter mit Atemnot und mangelnden Gesangskünsten zu tun haben könnten. Aber natürlich gibt es diese Stellen auch in vielen Soul-Klassikern, da wird immer mal wieder gern gesprochen. Und diese Künstler mit ihren Gospel-Chor-gestählten Stimmen stehen nun wahrlich nicht im Verdacht, nicht singen zu können. Und auch an Dramatik, Göbel, mangelt es ihnen nicht. Gonna make you an offer you can't refuse. Das erinnert mich ein bisschen an den Paten. Wir machen ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Aber ich glaube, das war anders gemeint. anders als bei Jimmy Helms. Später war er Frontmann von London Beat und wir hören jetzt mit seinem Hit von 1973. Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you. Cause I need you so and I want to know for an answer. In my life I've had a time. Had to fight for what was mine. And I don't intend to lose my crown. But every time I look at you and the beautiful things you do, every single nerve in my body says hold it down. So now I'm talking about the fevered word, like what must be, must be. Didn't you know that you belong to me? Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you like a puppet thing. When I pull the string, you're the dancer. Gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you, cause I need you so. And I won't take no. Ever sit waiting, hoping, wanting something is never gonna be. Got a feeling deep inside that I need you by my side, and I won't let up, baby, till I do. Yes, I know I make you smile. Things will change in a little while, cause I never say a thing I mean that don't come true. Believe me, I don't wanna hurt you, but my heart won't set you free. Surely you know that you belong to me. Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you, a puppet thing. When I pull the string, you're a dancer. I am gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you, cause I need you so. And I won't take no for an answer. I am gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you, like a puppet thing. Pull the string, you're a dancer. I am gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you, cause I need you so. And I won't take no for an answer. I am gonna make you an offer you can't refuse. Jimmy Helms im Marabu Flashback zu Sprechstellen. Ihr habt ihn gerade reden hören. Gonna make you an offer you can't refuse. Ja, und das Ganze nun auf echt französische Art mit Zigaretten, Alkohol und viel Liebe in die Praxis umgesetzt und nebenbei auch noch aufgenommen. Hier sind Serge Gainsbourg und Jane Birkin, das Traumpaar des französischen Jet-Set Ende der 60er Jahre mit Je t'aime. Das sind sie, Göbel, die echten alten Europäer. Je t'aime. Je viens.

Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deinen Weg. Ehe das Böse in uns siegt, dass es noch Gutes gibt, dann glaube ich, ich schwöre, dazu stehe ich. Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, ein wunderschönes Thema. Lieder mit Sprechstellen. Das war Peter Maffay und liebe Freunde, was ist das hier wohl? Kollege Göbel springt live in der Sendung über seinen Schatten bei dem Spielen von Peter Maffay. Aber jetzt kann er sich voll entfalten bei einem Song von Pink Floyd. Genau, aus dem Album Animals von 1977, Sheep. Und die gesprochene Stelle ist etwas elektronisch verzerrt und wer ganz, ganz aufmerksam hinhört, erkennt oder natürlich auch auf der Plattenhülle nachliest, erkennt, dass das eine gesprochene Stelle im Bibelenglisch ist. Leute im Radio Marabu Flashback, Lieder mit Sprechstellen. Und da haben wir jetzt noch ein berühmtes Beispiel aus den 70ern. Reunion und Life is a Rock. Baby Bumble and the Stingers, Martha Hooper, Rachel Singers, Lonnie Mackett, Twang and Eddie, Hisman Ring, we're going steady, take it easy, take me high, lie, lie, house of fire, Doka, Moshe, Poco, Passion, Deeper Purple, Satisfaction, Baby, Baby, gotta, gimme, getting hot, Sammy's cooking, Leslie Gore, Richie Valens, end of story, Maya, Vista, Fuji, I'm a Kamasutra, Rama, Lama, Richard Perry, Spectre, Barry, Righteous, Archers, Nielsen, Harry, Shimmy, Jimmy, Coco, Poppin', Fats is back and finger poppin'. Life is a rock, but the radio. Callie, Simon, Ivy, Holder, Rolling Stone, and Folder. Johnny Cash and Johnny Rivers, Cancer, now I got the Shivers, Mongo, Jerry, Peter, Paul, Apollo, Mary, Dr. John, the Nightly Tripper, Doris Day, and Jack the Ripper, gotta go, so gotta sweat a Leah Russell, give me Sheldon, Miracles, and Smokey Blizzard, Sly Guitars, the Fender Bass, and Mushroom, Mumble, Bonnie Bramley, Wilson, Pickett, stop and kick it. Life is a rock, but the radio. Life is a rock, but the radio. Jay and Dale and Ronnie, Kukla, Fran and Norman, Oakland, Denver, John and Osmond, Donnie, J.J. Kale and ZZ Top and LLB and Dee Dee Donna, David Bowie, Steely Dan and Sing Me Proud of CeCe Ryder, Edgar Winter, Jonas Summers, Isaac Marshall, Connie Thunder, Eric Clapton, Pedal Wallace, Stephen Foster, Doodah Doodah, Good Vibrations, LB Ron, the Surfing Girl, and Little Honda, Tida Tida, Honey Honey, Sugar Sugar, Yummy Yummy, CBS and Warner Brothers, RCA and all the others. Life is a rock, but the radio rolling, gotta turn it. Life is a Rock Reunion. Das war der Radio Marabu Flashback zum Thema Lieder mit Sprechstellen. Aber Freunde, wir bleiben dran. Es wird eine Fortsetzung geben. Auch wir fangen jetzt an mit den großen Serien, mit den großen Themenreihen im Marabu Flashback im 20. Jahr unseres Bestehens. Schreibt uns doch auf marabu.de, wenn euch weitere schöne Songs zu diesem Thema einfallen. Zum Schluss haben wir noch einen ganz, ganz großen Klassiker. Die Sprechstelle ganz am Ende ist eine geflüsterte Ringo Starr, die Beatles, der letzte Song vom weißen Album, Goodnight. It's time to say goodnight, goodnight, sleep tight. Now the sun turns out his light, goodnight, sleep tight. Dream, sweet dream. Sweet dreams.